Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wie kann man? Für euch am Mikrofon Florian. In der heutigen Episode geht es darum, wie kann man am iPhone oder iPad ein Fax erstellen und versenden. Dazu habe ich mir die kostenlose App Fax angeschaut und bin mit der App zufrieden. In den Shownotes dieser Episode findet ihr den Link zum App Store. Könnt euch die App laden und selbst überzeugen. Dazu empfehle ich euch, geht auf unsere Webseite www.kuva-netzwerk.de. Im Menü findet ihr den Punkt Kontakt und Impressum. Da findet ihr unsere Faxnummer, die könnt ihr in die App reinkopieren und an uns gerne ein Fax schicken. Zu der App bzw. zu dem Fax ist es so, dass ihr jedes gängiges Dokument versenden könnt. Doc, HTML, PDF, JPG, genau, also die gängigen halt. Die Bezahlung, das schauen wir uns gleich in der App an. Dann öffne ich mal die App. Fax. Fax. Neues Fax. Überschrift. Senden an. Plus 49. Taste. Das ist eine Taste, die unbeschriftet ist. Mit der, wenn man jetzt einen Doppeltipp macht. Schließen. Taste. Land auswählen. Überschrift. Land. Suchfeld. Vereinigte Staaten. Plus 1. Ab. Dänemark. Deutschland. Plus 49. Und bei dem Land, das man halt gefunden hat, einfach ein Doppeltipp. Neues Fax. Überschrift. Senden an. Plus 49. Taste. Nummer des Empfängers eingeben. Textfeld. Zum Textfeld. Bearbeiten. Nummer des Empfängers eingeben. Einfügemarke. Hier füge ich jetzt die Kuva-Nummer ein von unserem Kuva-Fax. Wörter, Sprechcontainer, Überschrift, Eingabemod, bearbeiten, einsetzen. Null. Dokumente, Textler, Phonebook, Taste. Mit dieser Taste, wenn man jetzt einen Doppeltipp macht, kann man aus seinen Kontakten wählen und ja, den Kontakt importieren, wenn man da eine Faxnummer hinterlegt hat. Dokumente, Überschrift, plus Bild oder Dokument hinzufügen, Taste, Paper, Taste. Beide Tasten erwirken den gleichen Effekt. Da kann ich halt entweder ein Bild machen, ein Bild aus der Mediathek hinzufügen, eine Titelseite machen, eine Anleitung bekommen, wie ich aus einer anderen App ein Dokument rein importiere oder aus iCloud was rein importieren. Das läuft dann über die Dateien-App. Hinweis. Bild oder Dokument hinzufügen, PDF, Doc. Bild oder Dokument hinzufügen, PDF, Doc. Titelseite, Taste. Fotoarchiv, Taste. Foto aufnehmen, Taste. Aus einer anderen App, Taste. iCloud, Taste. Alle Anzeigen, Taste. 4, per, alle, ab, Verlauf, ab, alle, 4. Vertragsübernahme Postpaid heute 0 löschen Taste. So, jetzt habe ich ein PDF ausgewählt, aber bei dieser App ist es gut und toll, dass man auch mehrere Dokumente in einem Fax zusammenfassen kann. Dann hinzufüge ich mal, um das zu zeigen, noch ein Dokument, in dem Fall ein Foto. Neue Text löscht, bearbeiten, Vertragsübernahme, Bild oder Dokument hinzufügen, Hinweis, Foto aus iCloud, Taste, Verlauf, abbrechen, alle Anzeigen, Vertrags, 4, heute, löschen, Taste. So, jetzt habe ich in der Dokumentenliste beide Dateien drin. Senden, plus, Vertragsübernahme, Postpaid. PDF, 7 Seiten. 4. JPG, 1 Seite. Das finde ich auch Aktionen so super, verfügbar. dass mir angezeigt wird, beziehungsweise VoiceOver liest es dann vor, dass ja, hier 7 Seiten sind oder eine Seite. Das finde ich ja super. Bild oder Dokument hinzufügen. Taste. Diese Button ignorieren wir jetzt, denn das reicht für das Fax. Senden. Auswahl. Senden. Taste. Hier auf Senden. Neues Fax. Zurücktaste. Punkte kaufen. Überschrift. Zum Senden von 8 Seiten benötigen Sie Tarif. 15 Punkte Schrägstrich Seite. 120 Punkte. Man bezahlt in der App hier mit Punkten, und das hat ja jetzt VoiceOver vorgelesen. Pro Seite werden hier 15 Punkte verlangt. Ihr Kontostand 0 Punkte. Punkte kaufen, um Fax zu senden. 100 Punkte für 6,99 €. Tast 250 Punkte für 10,99 €. Taste. 600 Punkte für 21,99 €. Taste. 2000 Punkte für 54,99 €. Taste. 1000 Punkte für 32,99 €. Tastauswahl. Neues Fax. Tabulator. 1 von 3. Die Tabulatoren, um die kümmern wir uns gleich. Also, ja, dann müsst ihr jetzt Punkte kaufen, um das Fax zu senden. Das mache ich jetzt nicht, denn die Dokumente, die ich ausgewählt habe, die braucht ja nicht. Hier unsere Kuvernummer. Neues Punkte kaufen. Neues Fax. Zurücktaste. Löschen. Taste. Dann, ja, kümmern wir uns mal um die Tabulatoren, die es gibt. Info. Tabulator. Gesetz. Auswahl. Neues Fax. Tabulator. 1 von 3. Neues Fax haben wir uns quasi angeschaut. Gesendete Faxe. Tabulat. Gesendete Faxe. Überschrift. Sie haben bisher noch keine Faxe gesendet. Neues Fax. Tabulator. 1 von 3. Da hat man halt gesehen, ja, wie viele Faxe ich gesendet habe und an wen und was genau für Dokumente und so weiter. Auswahl. Gesendete Faxe. Info. Tabulator. 3 von 3. Info. Überschrift. Hier sieht man halt Infos zur App, meinen Kontostand. Dann gehen wir mal hier durch. Konto. Überschrift. Dein Kontostand beträgt 0 Punkte. Punkte kaufen. Taste. Informationen. Überschrift. FAQ. Taste. Support. Überschrift. Support-Team kontaktieren. Neues Fax. Tabulator. 1 von 3. Gut, ich habe jetzt gerechnet, dass hier steht, welche App-Version das ist, aber dann halt nicht. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr kann man hier nicht in der App machen. Auswahl. Neues Fax. Tabulator. 1 von Aber 3. das reicht ja eigentlich schon aus für ein Fax, um das zu senden. Ja, ich hoffe, ihr wart zufrieden mit dieser Episode und wir hören uns demnächst in einer neuen Episode wieder. Bis bald im Podcast.